einsam wie immer. Vorüber rauscht die Jugendzeit in langer, banger Einsamkeit. Mein Herz ist schwer und trüb mein Sinn. Ich sitz im goldenen Käfig drin. Fühlte, wie es im Herzen